Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 764, neue Kleider für alte Technik. Ja, die ist gemünzt, die Überschrift diesmal für die neuen Ankündigungen von Amazon hinsichtlich des Alexa-Assistenten, ja, oder Alexa-Assistentin, ja. dazu komme ich später noch, war doch interessant, es gab Überraschungen, und zwar in beide Richtungen, gut und schlecht, ja, aber wie gesagt, da komme ich auf jeden Fall nochmal dazu. Irgendwie Kleider, also ein neues Design oder so, das wird sowieso auch noch bei einem anderen Punkt ein Thema, was ich ja auch schon öfters mal gesagt habe, nämlich dass die Smartphones mittlerweile ja alles ziemlich gleich aussehen. Auch das wurde interessanterweise mal behandelt bei Android Central. Komme ich auch später noch dazu. Fangen wir mal klein an, oder dünn an, ja, und zwar mit dem kleinsten bzw. dem dünnsten Smartphone der Welt. Das nennt sich The Spark Slim, ja, und kommt von der Firma Tecno. Und ist ja wirklich extremst dünn, 5,75 Millimeter nur, ja, also knapp ein bisschen mehr als ein halber Zentimeter. Ha, ist ja schon heftig. Und das Ding sieht aus wie eine Klinge irgendwie. Das ist schon krass, dass das überhaupt geht. Das ist dann auch die Größe, eben die das, was eben der USB-C-Anschluss überhaupt erlauben würde. Es ist ein Concept-Phone momentan, ja, ist aber schon quasi fest angekündigt, wurde als auf dem Mobile World Congress gezeigt. 5200 mAh Akku, was gar nicht so schlecht ist für diese Dicke. Und zwei 50 Megapixel Kameras sind ebenfalls eingebaut. Wann man das Teil kaufen kann, ist noch interessant. Wenn man es dann kaufen kann, ist ein 6,78 Zoll AMOLED-Screen verbaut mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 4500 Nits-Hour und 13 Megapixel Front-Facing-Kamera ebenfalls vorhanden. Also sieht alles gut aus. Und naja, ich sag mal so, dünn ist zwar schön, es wird sicherlich einige Freunde finden, auch wenn noch nicht bekannt ist, was für ein Prozessor jetzt genau genutzt wird. Es soll ein Octa-Core-Prozessor sein, aber man kann davon ausgehen, dass es kein High-End Snapdragon-Prozessor sein wird, weil der braucht jede Menge Kühlung, sonst hat man, wie gesagt, die berühmte Qualcomm-Bratpfanne. Und das geht in diesem kleinen Gehäuse einfach nicht. Deswegen denkt man, ist es auf jeden Fall ein anderer Prozessor, entweder ein weniger heiß werdender Snapdragon oder ein Dimensity-Prozessor, der eben da drin verbaut ist. Aber damit man es gleich richtig verstehen, auch ein Dimensity 9400 oder ähnliche super High-End Dimensity-Prozessoren werden für dieses Gehäuse wohl kaum geeignet sein, auch wenn es ein bisschen kühler laufen als das Snapdragon, aber das wäre auch wohl für die zu wenig Kühlfläche, was da möglich ist. Und für ein aktives Kühlungssystem ist das einfach zu klein, das Smartphone, das wird so nicht hinhauen. Gut, Android-Geräte, und das ist eine Big News diese Woche. Android-Geräte sollen jetzt laut Snapdragon 8 Jahre Software-Updates bekommen. Und jetzt sagt ihr, Moment mal, wieso Snapdragon, was haben die mit den Updates zu tun? Sehr viel, Leute, sehr viel. Denn im Prinzip bestimmt auch der Prozessorhersteller mit, wie lange ihr Updates überhaupt bekommen könnt. Denn auch die Software, die die Chipsätze beeinflusst, müssen ja gepatcht werden. Und wenn zum Beispiel Qualcomm da keinen Support anbietet, dann können die Firmen auch keinen Support geben. Und Das ist interessant, dass jetzt eben angekündigt wurde von Qualcomm, dass die Snapdragon 8 Elite-Chipsätze ab dort und die neueren, noch nicht auf dem Markt, aber ab jetzt neu ausgelieferten Snapdragon 7-Chipsätze beide 8 Jahre Software-Updates halten können. Ja, können. Ob das dann gemacht wird, das hängt natürlich auch noch von dem Anbieter vom Smartphone ab, logischerweise, aber vom Prozessor, von den Chipsätzen her, ist es jedenfalls jetzt möglich. So, das ist interessant, aber es lässt auch wieder jede Menge Fragen offen. Wisst ihr, ich gucke mir das Ganze wirklich zweigeteilt an. Also einmal freut es mich natürlich, dass die Leute ihr Gerät länger benutzen können, wenn sie das wollen. Theoretisch zumindest. Praktisch halte ich das für nicht möglich, muss ich auch sagen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass vielleicht hier auch Innovationen quasi gestoppt werden. Und man könnte sagen, als drittes vielleicht sogar noch, ja, sehe ich da natürlich auch ein Problem für die Mitbewerber, also sprich für MediaTek, weil die müssen jetzt nachziehen. Die müssen jetzt vom Prozessor, vom Chipsatz her, müssen die auch jetzt 8 Jahre bieten, damit das nicht zum Nachteil wird für einen Dimensity-Prozessor beispielsweise. Das ist also auch schwierig. Aber was bleibt denn letztendlich von diesem Update-Versprechen übrig? Das ist die interessante Frage, die ich ja auch schon in früheren Sendungen gestellt habe. Denn ohne Akkuwechsel kommt man damit zum Beispiel schon gar nicht mehr aus. Dann muss das Gerät in eine Werkstatt gebracht werden. Die wenigsten Smartphones kann man den Akku selbst auswechseln. Ja, als positives Beispiel zum Beispiel das Fairphone zu nennen. Aber im Prinzip ist mir kein anderes bekannt, wo man nicht wirklich mit Tricks und Hitze und Aufhebeln und Akku dann entweder mit Alkohol oder ebenfalls mit Hitze versucht, den Akku dann rauszulösen. Wenigstens ein Hersteller, glaube ich, war das, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, bietet ein Strap, wo man dann quasi ziehen kann und dann kommt der Akku raus, aber so richtig für jeden das zu bewerkstelligen, ist das nicht. Das heißt, da muss das Gerät dann unter Umständen zum Fachbetrieb oder zu einer, was weiß ich, was es da gibt, Handyklitsche, ja. Und die machen das dann gegen Geld natürlich. Und was das dann kostet, das kann ich noch nicht sagen. Und dann muss auch noch der Ersatzakku natürlich verfügbar sein, ein großes Problem auch. Wenn ich mir zum Beispiel bestimmte Geräte angucke, da gibt es schon lange keine Ersatzakkus mehr. Es ist auch ein ganz interessanter Aspekt, was halt vorher nie so akut wurde für diese Geräte, weil, naja, so ein Gerät nach 5 Jahren noch zu benutzen, ist schon ungewöhnlich gewesen. Wenn das jetzt so Normalität wird, müssen die Firmen eben auch da Ersatzteile zur Verfügung stellen, ja, insbesondere der Akku. Aber wisst ihr, der Akku ist nicht das Einzige. Wenn ich mir da so meine USB-Schnittstelle am Sony Xperia 1 Mark 6 angucke, da gibt's jetzt schon Fehler. Ja, ist noch nicht 2 Jahre und jetzt gibt's schon Fehler. Die Fehlermeldung, dass Schmutz oder Wasser im Anschluss wäre. Dann nehme ich den Stecker nochmal raus und nochmal rein und dann funktioniert's wieder. Ne? Also die USB-Schnittstellen werden auch ein Problem haben. Die gehen nämlich auch öfters kaputt. Ja, die lösen sich auch teilweise von der Platine und wenn man dann sagt, okay, Garantie, ja, aber wie viel Garantie gibt's denn? Es gibt hier zwar ein Software-Update-Versprechen, aber keine Garantie 8 Jahre. Das heißt, das Gerät wird aller Wahrscheinlichkeit nach schon lange bevor die Update-Grenze erreicht ist, Schrott sein. Ja, aus verschiedensten Gründen. Mal davon abgesehen, dass ein Gerät in 8 Jahren oder schon allein in 5 Jahren so hoffnungslos veraltet ist, dass man eigentlich nur noch dann nutzen kann, wenn man eigentlich gar kein Smartphone braucht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Oder es gibt wirklich nur wenig Ausnahmen, wenn man mal ganz ehrlich ist, denn alle Apps, wie ich schon immer gesagt habe, werden immer stark entwickeln sich also immer stark weiter, werden viel, viel größer, verbrauchen viel, viel mehr Ressourcen als die Option vorher, weil sie auch mit Optionen gespickt werden. Wer jetzt sein Handy nur nutzt zum Chatten oder so, ja, das ist okay, aber schon beim Chrome-Browser fängt es ja schon an, wenn ich mir das da angucke, ja, der wird immer aufgedunsener und immer träger auf älteren Geräten. YouTube Music ist auch ein gutes Beispiel dafür. Also ich habe hier noch als Player, deswegen merke ich das besonders, habe ich das Honor View 20 noch, ja, in Benutzung. Mal gucken, wie alt das war. So, da haben wir jetzt hier 7 Jahre. Also ich hab's keine 7 Jahre, das ist also aber im Dezember 2018 rausgekommen. Ich habe es, glaube ich, 2019 bekommen. Also kann ich sagen, 6 Jahre ist es alt. Aber das wird schon seit vielen Jahren nicht mehr als normales Gerät benutzt. Und deswegen ist es auch noch am Funktionieren. Ja, nur deswegen, weil der Akku natürlich dann wesentlich weniger Ladezyklen hat. Und übrigens der Akku auch nicht mehr so beansprucht wird. Für normale Benutzung hätte ich jetzt da wenig Standby-Zeit. Aber ich bin ja die ganze Zeit offline quasi beim MP3-Hören. Ich mache nur einmal kurz WLAN an zum Aufladen von neuer Musik und mache es dann wieder aus und so weiter. Ne? Also das braucht eben da nicht so viel Saft, von daher fällt es auch nicht ganz so stark auf. Also als MP3-Player kann man die oftmals noch benutzen, wenn man sie längere Zeit, wenn man sie rechtzeitig ausgetauscht hat. Ansonsten, wie gesagt, USB-C-Schnittstelle und so weiter. Die ganze Sache, warum das überhaupt noch funktioniert so lange, ist, weil ich es eben nicht mehr wirklich benutze als Smartphone, sondern nur noch eben als MP3-Player, wo einmal die Woche die Batterie geladen wird und fertig. Ja. Und das seit vielen Jahren. Also das Gerät habe ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr, knapp 2 Jahre habe ich das in Benutzung gehabt. Dann habe ich ein neues geholt. Und entsprechend ist es auch nur in der Zeit halt auch richtig benutzt worden. Ja. Gut, jedenfalls merke ich es daran, wenn ich da YouTube Music starte. Also wenn ich mir vorstellen müsste, das würde ich unterwegs noch nutzen, also als aktives Gerät noch nutzen. Mal abgesehen davon, dass hier natürlich keine Software-Updates mehr gibt, aber wenn ich das noch nutzen würde, ich würde wahnsinnig werden. Also jede Aktion bei YouTube Music dauert dann ständige Abstürze, weil das Gerät natürlich überfordert ist mit dieser App und so weiter und so weiter. Wenn ich da dann vergleiche, das Ganze bei meinem jetzigen Hauptgerät, super flüssig, alles geht wunderbar schnell, keine Abstürze, alles wunderbar. Dieselbe App, versteht ihr, dieselbe App, aber auf dem Honor View 20 dieselbe App, Katastrophe, sage ich euch, was die Geschwindigkeit betrifft und die Betriebssicherheit auch, das heißt eben Abstürze und so weiter. Es ist irre. Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Übrigens habe ich auch übrigens von Amazon Music bin ich übrigens gewechselt zu Spotify und dann von Spotify zu YouTube Music, aber von Amazon zu Spotify bin ich gewechselt, weil der Amazon-Player gar nicht mehr lief. Also der war so langsam, dass ich das nicht mehr benutzen konnte. Ich habe den gestartet und dann habe ich erstmal 5 bis 6 Minuten warten müssen, bis es überhaupt was passiert ist. Jeder Tastendruck war fast eine Minute, hat es gebraucht, bis es weiterging. Also sie war sehr schlecht programmiert, die App, aber die konnte ich einfach nicht benutzen. Und dann bin ich zu Spotify gegangen, die App war offenbar besser programmiert. Und dann ging es, musste halt jetzt zu YouTube Music wechseln. Das war aber aus einem anderen Grund, warum ich zu YouTube Music gewechselt bin. Das hat mit dem Gerät nichts zu tun. Ja, also so sieht die Sache aus. Von daher, ich halte eben 8 Jahre für absolut, sagen wir mal, Fantasiegebilde, dass man das 8 Jahre benutzen kann. Trotzdem finde ich gut, dass es 8 Jahre Updates gibt, nur die Problematik wird halt sein, oder ich habe Angst, dass das eben die Entwicklung überhaupt aufhält, weil schließlich müssen auch die Hersteller dann so lange eben das Gerät supporten. Und zwar ist es ja gut, wenn die Leute weniger Hardware kaufen müssen, das wäre gut für die Umwelt, ja, aber auf der anderen Seite ist es schlecht für die technische Entwicklung, denn so wird's wirklich schlecht, jedes Jahr mit neuen Geräten auf den Markt zu kommen, wenn man davon ausgeht, dass die Leute ja wesentlich länger jetzt die Smartphones dann benutzen werden. Und so mancher Hersteller wird dann eben vielleicht keine neuen Handys mehr produzieren erstmal, ja, und also den Zyklus quasi verlängern. Und außerdem sehe ich da auch Probleme für die Hersteller an sich. Wenn die Umsätze einbrechen, dann wird das zu Umwälzungen führen. Ja. Und das alles ist halt nicht sehr, ist wirkt nicht sehr rosig. Also ich denke, man darf es nicht übertreiben. Wie gesagt, ich finde es super gut, 8 Jahre Garantie, aber es muss einem klar sein, dass es nur ein rein theoretisches Ding ist, dass man hier nicht davon ausgehen kann, dass man 8 Jahre sein Gerät als Hauptgerät benutzen kann. Ja? Und ja, ich meine, ich könnte jetzt Riesending aufmachen hier und auch alles mal hinterfragen, ne? So wie zum Beispiel unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert. Das ist absolut kritikwürdig, ja, dass wir in so einer Konsumgesellschaft leben, aber ganz ehrlich, alles, was wir kennen, ist auf diese Konsumgesellschaft ausgerichtet, und bevor wir die abschaffen, müssen wir erst umstellen. Ja, sonst, das nützt uns allen nicht, auch übrigens auch nicht der Umwelt, wenn alles zusammenbricht. Die Umwelt und die Tiere sind immer die Leidtragenden, wenn es den Menschen oder der Wirtschaft oder am System schlecht geht, sind immer die Ersten, die dann dran glauben müssen. Ja. Das ist das Problem. Wenn die Wirtschaft kurz vorm Ruin steht, wird um Umweltschutz sich keine Gedanken mehr gemacht. Gut, dann, bevor ich jetzt zu weit abdrifte vom Thema, es ist was in der Mache, dass vielleicht ein neues Wake Word für den Google Assistant geben könnte. Das wäre schön. Zum Beispiel, dass man eben nicht mehr Hey Google sagen müsste. Ich bin dafür, dass man das endlich auch mal frei definieren lässt. Ja? Dass man selbst was auswählen kann. Zum Beispiel eben nur Computer oder Handy oder irgendwas, ja. Also ein eigener Begriff festlegen kann. Ja, ich würd mein Smartphone dann auf jeden Fall Assis nennen, ne? Weil dann könnte ich endlich mal den Kultspruch ablassen, ne? Assis Licht. Aber bisher geht das natürlich nicht. So ist immer festgelegt auf Hey Google oder sowas, ne? Aber möglicherweise wird das eben jetzt geändert werden. Man spekuliert mit Hey Gemini oder Gemini, ne? Da fängt es aber schon an, wie spricht man das aus? Hoffentlich wird auf beides reagiert, weil ich kann mich einfach nicht, Gemini kann ich mich eigentlich nicht durchringen dazu, auch wenn es in der Google-Werbung so gesagt wird. Für mich ist das Gemini. Ja? Und für viele andere wird es Gemini sein, weil das ist nämlich auch ein eingedeutschtes Wort, also Hey Gemini. Geht das? Nein, glaube ich nicht. Werden wir dann sehen. Okay. Dann wurde auch noch geguckt, dass in dieser Beta-Version im Code, ja, wurde geguckt, und dann wird eben nach Hey ein String, eine Variable angesprochen, die eben wohl anders definiert werden kann. Ja. Das lässt dann eben hoffen, dass man da was Eigenes reinmachen kann. Aber ehrlich gesagt, gut wäre, wenn man dieses Hey wegmachen könnte, weil das finde ich ein bisschen unnatürlich, das finde ich ein bisschen blöd. Ich spreche nicht die Leute an mit Hey, ja, sondern einfach nur so. Also ein Name, wie eben bei der Konkurrenz von Amazon, ja, den Namen sagen. Ich würde sagen Gemini und zack. Ja. Aber nicht Hey Gemini und auch nicht Hey Google, sondern einfach nur Google. Ja, das, Entschuldigung, wenn bei euch das Gerät angeht. Sorry, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Gomenasai gozaimasu. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so viel passiert. Jedenfalls ohne dieses Hey vorne dran wäre mir das schon wesentlich lieber. Das wirkt einfach blöd. Ja. Also, gut. Bleiben wir mal dabei und warten ab. Ich hoffe, dass vielleicht was frei definierbares kommt. Und naja, das Hey, also Hey, Assis Licht, das wäre schon wieder falsch. Ja, es muss nur Assis Licht. Tja, könnt ihr ja mal googeln, ne, was das heißt, ne? Assis Licht. OnePlus bringt ja diese Watch 3 jetzt raus, die ich ja letzte Woche schon angesprochen habe, die auch sehr gut ist mit EKG-Funktion endlich und damit ein vollwertiger Health-Tracker ist auch. Ja. Nur die Verzögerung wird sich, die Auslieferung wird sich jetzt verzögern. Sollte eigentlich am 25. Februar rauskommen. Jetzt wird sich nochmal verzögern und zwar bis April 2025. Und warum? Ihr werdet es nicht glauben. Die wird sich deswegen verzögern, weil ein Druckfehler auf der Seite hinten, auf der Uhr, auf dem Uhrrücken hinten gemacht wurde. Da steht nämlich statt Made in China, steht da Meda in China. Und das ist offenbar so wichtig, dass man jetzt die Veröffentlichung stoppt und oder verschiebt auf April. Das finde ich schon ziemlich heftig. Also ehrlich gesagt, mir wäre es da vollkommen egal und man kann sich ja eigentlich schon denken, dass das Made in China heißt und so, aber vielleicht ja, ist es besonders wichtig. Und tja, jetzt haben wir den Salat. Ne? Jetzt dauert es also eben bis April, bis diese Watch zur Verfügung steht, die OnePlus Watch 3. Echt blöder Grund war für einen Start vom Produkt zu verschieben, aber okay. Ne? Das Oppo Reno 13, das macht jetzt ein europäisches Debüt und kommt auf den Markt in den entsprechenden Ausstattungen Reno 13 und Reno 13 Pro. Jetzt gehe ich schon mal hier aufs Pro. Das Reno 13 lasse ich jetzt einfach mal so links liegen. Ja, das Reno 13 Pro, das kommt in Konfigurationen von 12 und 16 GB RAM, 5800 mAh Akku, Dimensity 8350 Prozessor drin und 6,83 Zoll Screen. Was nicht schlecht ist, 80 Watt Wired Charging und 50 Watt Wireless. Und ja, ich muss jetzt nochmal schauen nach den Preisen. Die indischen Preisen nützt mir eigentlich nichts. Vor allem, wenn es in Europa rauskommt. So, da steht's. Momentchen, nee, da steht's nicht. Ich hasse es. Da oben, ja. Also 550 für das Reno 13. Und doch, das ist 800 € für das Reno 13 Pro, genau, mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Das ist die Version dann eben, die es hier gibt. Eine Version mit 16 GB sehe ich als Europa-Angebot nicht, momentan jedenfalls, aber das kann sich noch ändern. Es wird auch eine kostenlose Watch X2 dazu gepackt werden in dem Preis. 800 € ist auch nicht wenig für ein Oppo-Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist dann das, die Oppo Watch X2. Die ist auch separat erhältlich. Die kostet normalerweise 380, Entschuldigung, Quatsch, 400 €. Genau. Und das ist dasselbe wie die OnePlus Watch 3. Also, es ist schon ein Schnäppchen, muss ich sagen. Also, dieses Angebot ist schon ziemlich gut. Aber das wird wohl auch nur kurze Zeit eben bestehen und dann wird es eben eingestellt werden und das Gerät wird wahrscheinlich auch 800 € ohne diese Uhr kosten, vermutlich mal. Gut. So viel zu dem Thema. Das, wie gesagt, das Reno 13 lasse ich jetzt mal einfach links liegen. Weil das wird dann eh wieder unter die Kategorie fallen, zu wenig, zu viel. Google hat ein Problem offenbar mit den Mitarbeitern. Es sind ja einige Teams zusammengelegt worden und wie ich schon vor einiger Zeit berichtet habe, bietet Google Anreize an, damit die Mitarbeiter kündigen in diesen Teams. Bisher waren davon nur die Teams Android Auto, Android TV, Wear OS und Android XR Plattform betroffen, ja, sowie eine, also etliche Teams um Google und Chrome Produkte herum. Ja, jetzt wird aber das dieser Plan noch erweitert und das Angebot wird für mehr Mitarbeiter in der Firma zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass Google von der Zahl der Mitarbeiter drastisch runter möchte und bietet also, wie gesagt, den Leuten dort sogar richtig Geld und Vorzüge an, damit sie kündigen. Freiwillig kündigen. Das ist ein interessantes Vorgehen. Immerhin wird niemand bis jetzt direkt entlassen und je nachdem, wie viel davon eben das auch in Kauf nehmen, diese Wechsel, diese Kündigung oder in Anspruch nehmen, was da geboten wird, wird es auch nicht nötig sein, offenbar. Es ist nicht so, dass das generell, bei uns klingt das irgendwie so absurd. Ne? Das ist wie ein Rauschmiss. Hier kriegst du eine Abfindung und, ne? Aber so ist das nicht, weil oftmals ist es so, dass die gern gehen würden, aber nicht gehen können, weil es eben in den USA sehr strenge Bestimmungen gibt. Zum Beispiel haben viele Google-Mitarbeiter unterschrieben, dass sie nicht in dem gleichen Bereich bei einer anderen Firma direkt anfangen, ohne dass eine gewisse Zeitspanne vergangen ist. Das ist deswegen passiert, weil die Firmen sich natürlich radikal gegenseitig abgeworben haben, die Mitarbeiter. Und damit der Einhalt geboten wird, haben viele Firmen im Silicon Valley eine Klausel drin, dass das quasi unterbindet, und das ist auch rechtens in den USA, dass man also nicht einfach anfangen kann bei einer anderen Firma einfach so. Ja. Schon alleine der Wegfall von dieser Klausel, also wenn jetzt Google sagt, nee, also ihr dürft kündigen, ihr kriegt sogar Geld dafür und ihr könnt dann natürlich gleich wieder bei irgendeiner Firma anfangen. Schon alleine deswegen würden vielleicht einige Mitarbeiter kündigen, nur um jetzt den Wechsel, den sie eh eigentlich vorhaben, tatsächlich durchführen zu können. Ja. Wie viel das sind, kann ich natürlich nicht sagen, aber momentan ist im Silicon Valley mal wieder alles im Umbruch wegen der AI-Geschichte und ich denke schon, dass sich da einiges verschiebt und vielleicht, wenn einige auch bei anderen Firmen bessere Chancen haben, voranzukommen als bei Google direkt. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das ist schwer einzuschätzen. Es sind halt aber auch die Plattformen, die oder die Teams, die eben auch durch die AI vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gedrückt wurden, und ob die jetzt dann überall mit Handkuss genommen werden, weiß ich nicht, obwohl Google-Mitarbeiter immer hoch im Kurs stehen, ja, im Silicon Valley. Also mal gucken, was das wird. Wäre ja schön, wenn sie keine Zwangskündigung machen müssten. Ja, das wäre ja schon mal was. Ich meine, es ist schon bemerkenswert, dass Google das macht. Es könnte ein Vorbild werden für andere auch, ja, die eben vielleicht Mitarbeiter abbauen wollen, dass sie eben auch einen Anreiz geben, ne? Nicht dann irgendwann rausschmeißen, wenn es nicht mehr anders geht, sondern den Leuten rechtzeitig eine Möglichkeit geben, hier, guckt mal, ihr kriegt Abfindungen und alles, ja, ihr könnt gehen, wir sind euch nicht böse, ihr dürft sogar gleich wieder im gleichen Bereich arbeiten, kein Problem. Na, wenn ihr freiwillig kündigt, super. Und ihr kriegt ein Zeugnis ausgestellt, das phänomenal gut ist. Ja, so. Also machen. Ne? Hört sich doch gut an, oder? So, der Retroid Pocket Flip 2. Ja, das ist ein kleines Gerät. Sieht aus wie so ein Nintendo DS mit einem vernünftigen Bildschirm. Und das Teil basiert auf Android. Ist ein Standalone-Gerät zum Zocken Und das Faszinierende dabei ist, dass das in zwei verschiedenen Versionen mit zwei verschiedenen Prozessoren rauskommen soll. Also die sind soweit identisch. Ein Snapdragon 865 oder ein Dimensity 1100. Ihr könnt selbst wählen. Interessant. Warum die Firma das macht, ich weiß es nicht, aber die Specs sind bei beiden prinzipiell gleich. Da müssen wir mal Benchmarks angucken von den beiden Prozessoren vielleicht, ja, was da besser wäre fürs Gaming. Ansonsten sind alle Daten gleich bei diesen Dinger. Wie gesagt, das ist ein dediziertes Gaming-Gerät, das ist kein Smartphone. Das heißt, das muss einfach nur die Software verarbeiten und es ist ausgelegt auf Retro-Games, auch das nicht vergessen. Man kann vermutlich auch ganz normale Games, Android-Games nutzen, ja, je nachdem, ob ein Zugang für einen Android-Play Store vorhanden ist oder nicht. Ansonsten müssen wir so ein paar Sideloading installieren. Aber generell ist es schon mal okay soweit. Nur wie gesagt, die Daten ansonsten sind gleich. 8 GB RAM, LPDDR4X, 128 GB Storage, erweiterbar durch eine MicroSD-Karte. Und da ist zu erwarten, dass diese dann auch tatsächlich für Apps nutzbar sind. Ist ja immer so eine Sache. Ne? Normalerweise kann man da immer nur Daten drauf speichern. Apps installieren wird schwierig. Und ich denke, dass hier dann von der Firmware das gleich so geregelt wird, dass man hier, also dass man vollwertiger Speicher hat, wenn man die MicroSD-Karte reinsetzt, damit eben das auch genutzt werden kann, weil ansonsten würde es beim Gaming-Device eigentlich kaum eine Rolle spielen. Ne? Höchstens, wenn man da eben ROMs oder irgendwas drauf machen würde. Active Cooling ist vorhanden, 5,5 Zoll Screen, 1080p AMOLED. Wie gesagt, das ist so ein Pocket-Gaming-Device, das bietet schon mal ein wesentlich größeres Display als der Nintendo DS. Also richtig schön, muss man sagen. Die ganze Oberseite ist eigentlich das Display. Und das kann man dann zusammenklappen wie den Nintendo DS. Unten hat man dann die Controller drauf. Stereo-Lautsprecher. Sieht richtig schnucklig aus. DisplayPort-Anschluss ist auch vorhanden mit 1080p und 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, das Teil kann man auch an den Fernseher anschließen, ja, und dann mit einem Bluetooth-Controller zocken. Finde ich auch sehr gut. Sowas finde ich richtig gut. Das war ein Argument für meine Steam Deck beispielsweise. Und zu 90% nutze ich die Steam Deck an meinem Fernseher. Ne? Ja. Dann Bluetooth 5.1-Verbindung beim Snapdragon. Bei dem Dimensity-Prozessor von MediaTek gibt es allerdings schon Bluetooth 5.2 drin. Ja. Dann beide Versionen wieder Typ-C-Anschluss, Wi-Fi 6, 3,5 mm Klinkenstecker für Audioausgang, MicroSD-Kartenanschluss, habe ich ja schon gesagt, Android 13 als Basisversion, 5000 mAh Akku und beide 300 Gramm Gewicht etwa. Ja, also das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Übrigens die CPU, wie gesagt, Dimensity 1100, die GPU ist bei einem Snapdragon Adreno 650 und bei der MediaTek-Version Mali G77 MC9. Wie gesagt, müssen wir mal nachgucken in den entsprechenden Benchmark-Listen, was hier für Gaming besser ist. Aber bedenkt, es ist Retro-Gaming und von daher, ich gehe davon aus, dass hier die Version mit dem Snapdragon, Entschuldigung, die Version mit dem MediaTek-Prozessor wesentlich weniger Stromverbrauch, ja, und deswegen vielleicht länger hält, aber das ist hier nur, ist nicht da herauszufinden, es ist nur eine Spekulation, was eben so normalerweise eben der Unterschied zwischen MediaTek und Snapdragon ausmacht. Ja, die Preise werden bei 219 Dollar liegen. Das ist nicht gerade billig für ein Standalone-Gaming-Device, muss ich sagen, weil für wenig mehr, also für ein Hunderter mehr, bekommt man schon die Einstiegsversion von der Steam Deck, wenn ich es richtig weiß, jetzt mittlerweile. Also, das ist schon, und die kann man auch super gut nutzen für Retro-Games, perfekt sogar für Retro-Games. Ja, gibt es alles Linux-Software für Retro-Emulation, die ihr euch nur vorstellen könnt. Sogar noch Versionen von Software, die rausgeflogen sind aus verschiedenen Stores. Ja. Und ja, also die Idee finde ich natürlich gut. Ich mag sowas, muss ich sagen. Ja, finde ich schön. Wie hoch die erwartenden Absatzzahlen sind, das ist die Frage. Also ich denke nicht, dass das besonders einschlägt, sage ich mal. Also das hier wird kein Konkurrent zu irgendwelchen Nintendo-Konsolen oder zu Steam Deck oder zu sonst irgendwas. Es wird eine kleine Nische sein. Nichtsdestotrotz fühlt sich das gut an. Wenn man es wirklich trennen möchte, Gaming und Smartphone, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Aber mir fehlen halt noch so ein paar Informationen darüber. Wie sieht's aus mit diesen Gaming-Sachen? Moment mal. Den Preis, den muss ich revidieren. Ja, Preis ist nicht bekannt. Eben habe ich euch den Preis fälschlicherweise gesagt von dem Retro Pocket 5. Das hier ist ja der Retro Pocket Flip 2. Also da stehen noch keine Preise fest. Sorry für das. Wie gesagt, diese Geräte sind halt so eine Nische und ich weiß nicht, ob man da eben jetzt halt hier so viel Geld ausgeben möchte, ne? Weil ich denke mal auch, dass es so um den Dreh rum sein wird, ne? Nun, wie auch immer, jedenfalls sind sie draußen, oder es kommt demnächst raus, Preise sind ja noch nicht bekannt, können sie also auch noch draußen sein. Aber schön, dass sich in dem Bereich was tut. Ich mag solche Dinge eben, wie gesagt, zum Trennen. Aber wie gesagt, ich wollte noch Informationen haben, ob jetzt da auch normale Android-Games genutzt werden können, auch so ein Play Store beispielsweise, oder ob das wirklich nur für Retro-Games ist, dass da ein festes quasi System installiert ist, basierend auf Android zwar, aber eben ein fester Emulator und da lade ich dann meine ROMs rein, oder ob das frei konfigurierbar ist, ob ich da auch andere Software mit benutzen kann, die eben mit Gaming nichts zu tun haben oder vielleicht eben auch Android-Games normale, weil das ist für mich wichtig. Wenn ich nur Retro-Games da drauf zocken will, nee, das ist mir zu, das wäre mir da auf jeden Fall zu teuer und auch zu unflexibel. Ich möchte dann schon auch aktuelle Android-Games drauf zocken, zumindest wenn es eben von der Leistung her möglich ist. Okay. Gut, als nächstes YouTube. Das wollte ich jetzt gerade noch ansprechen. Ich habe diese Woche die Meldung gesehen, trifft natürlich super gut, ist mal wieder perfektes Timing von mir. Ja, ich habe hier in der Mastodon-Community auch schon gesagt, bitte, wenn ihr mich unterstützen wollt, liked die Folgen auch bei YouTube, auch wenn ihr die dort nicht hört, und subscribed vielleicht, wenn ihr einen YouTube-Account habt, auch die Rios Wochensicht beziehungsweise den Kanal The Netcasts, weil das von Algorithmen her sehr wichtig ist. Ja. Und jetzt habe ich heute gestern die Nachricht gelesen, YouTube ist jetzt der größte Podcast-Client in den USA und auch weltweit einer der meistgenutzten Podcast-Clients. Ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, weil Podcasts sind eigentlich, also das sind die Sachen, die mit dem RSS-Feed an die Leute direkt geliefert werden. Das ist ein Podcast, ja. Aber ich kann es natürlich insofern verstehen, dass eben viele Leute, die eben keine Ahnung haben, wie sie sowas einrichten können und auch nicht unbedingt mit diesen Podcast-Clients zufrieden sind, weil ganz ehrlich, ladet mal so einen Podcast-Client runter und macht mal so, als ob ihr keinerlei Ahnung von dem ganzen Zeug habt. Dann kriegt ihr ein paar Shows angezeigt, dann gebt ihr vielleicht noch einen Podcast ein, den findet der gar nicht, weil der halt in dem Verzeichnis drin ist. Und dann war's das dann schon wieder. Ne? Und deswegen ist halt YouTube beliebt. Mit YouTube Music hat man auch einen im Non-Video, beziehungsweise, ja doch, da gibt es auch Video, aber für Audio eben eine Anschlaufstelle und die meisten Leute haben YouTube Music schon drauf, ja, und können dort eben nach Podcasts suchen. und dann eben einfach so anhören. Deswegen ist es schon nicht verwunderlich, dass das so passiert. Ob das korrekt ist oder ob das schön ist, das möchte ich nochmal dahingestellt sein lassen, weil das natürlich auch sehr viele Gefahren bietet, dass man eben abhängig wird von einer Plattform. Aber übrigens, die Grundabhängigkeit, das ist übrigens auch ein Grund, warum jetzt auch tatsächlich die Rios Wochensicht und der Uncast auch verfügbar ist auf YouTube, weil ich nämlich gelernt habe, dass wenn eine Stelle ausfällt, dass dann der Podcast nicht mehr erreichbar ist, und zwar nirgends mehr. Das war das große Problem. Hier kann ich relativ einfach dann die Folgen, statt eben die automatisch auf YouTube einstellen zu lassen von YouTube direkt, das ist diese Funktion eben, kann ich die auch manuell hochladen und eben in die Podcast-Listen reinsetzen, sodass der Podcast über YouTube dann verfügbar ist. Und ist der Podcast über YouTube nicht verfügbar, ist er weiterhin über den normalen RSS verfügbar, beziehungsweise ist er sowieso verfügbar. Das heißt, ich habe quasi zwei Stellen jetzt, auf denen der Podcast verfügbar ist. Ja? Und das ist eigentlich die wichtigste Sache darin. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, das machen die wenigsten. Die meisten werden das einfach nur auf YouTube hochladen und dann ist eben die Abhängigkeit von YouTube hoch, weil wir wissen ja, wie viel Probleme es dort gibt mit diesen Community Strikes, ja, Copyright Strikes und so weiter und so weiter. Das ist immer eine heiße Sache und die ganze Plattform ist auch ständig in der Kritik, deswegen. Dennoch denke ich, ist es nachzuvollziehen, warum eben YouTube jetzt die beliebteste Podcasting-Plattform ist. Zumindest in den USA, und bei uns wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Denn auch die Leute, die jetzt eben vorher Google Podcasts genutzt haben, werden jetzt ja auf YouTube Podcasts verwiesen und auf YouTube Music. Und deswegen, ja, ich denke, so wird es kommen. Eine Milliarde monatliche aktive Podcasts-Users gibt es dort auf YouTube. 1 Milliarde. Wow. Könnten sich 10% verirren auf meinen, ne? Oh, hallo? Ja, man darf ja immer noch träumen, oder? Gut, dann weiter. Die Google Pixel Scam Detection, dieses Feature wird sich weiter verschieben. Das ist das, man hat eine Funktion eingeführt, damit quasi eine AI erkennt, wenn man Opfer eines Scams wird. Anhand der Analyse von dem, was ihm im Gespräch gesagt wird oder als SMS, wird dann sofort gewarnt, Achtung, möglicher Scam. Scam, was ist das? Also quasi sowas wie ein Austricksen, ja, man täuscht was vor und ja, zockt die Leute dann meistens kräftig damit ab. Der Enkeltrick ist zum Beispiel sowas, das ist auch ein Scam, ja. Und davor kann dann gewarnt werden von dem Smartphone. Momentan ist die Funktion aber, wie gesagt, jetzt erstmal verschoben worden. Die sollte jetzt im März starten, aber warum? Ist noch nicht ganz klar. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht noch ein paar datenschutzrechtliche Fragen gibt, die man da beantworten muss, ja, weil es ja natürlich schon quasi das ganze Gespräch quasi analysiert wird und dann entsprechend das System daran dann handelt danach. Also ist da schon ein bisschen was zu besprechen, was Datenschutz angeht, ne? Nichtsdestotrotz halte ich die Funktion für sehr nützlich und ja, es gibt schon weniger nützliche Funktionen, die mehr Daten abverlangen. Honor hat jetzt ebenfalls sich dazu bekannt, dass sie 7 Jahre Updates geben für die Magic-Reihe. Für die ganze Magic-Series wird es also lange, lange Updates geben. Das halte ich auch für gut, weil die Preise, vor allem fürs Honor Magic 7 RSR, sind ja also unter ferner Liefen. Das ist ja furchtbar teuer, ja. Und da kann man das wohl schon erwarten, ne, dass es eben so viel Updates gibt. Das habe ich ja auch schon gesagt in der vorherigen Sendung, als ich über das Magic 7 RSR gesprochen habe. Also da braucht man sich jetzt keine Gedanken mehr zu machen. 7 Jahre Updates. Bis dorthin werden diese Geräte eh, wie gesagt, über dem Jordan sein. Und dann denke ich, ist das absolut okay. Ja, auch hier stellt sich eine Frage, was wird geupdatet? Wie viel Neuerungen werden dann auch tatsächlich immer wieder kommen? Wie kommen die Geräte dann mit den neuen Android-Versionen zurecht? All das sind Fragen, die man jetzt noch nicht beantworten kann, weil Geräte mit so langen Updates gab es nur wenige. Ja. Und tja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Trotzdem, wie gesagt, da gibt es ja nichts zu meckern dran. Es ist sehr schön, dass eben Honor für die teuren Geräte jetzt auch 7 Jahre OS und Security-Updates übrigens gibt. Ja. Die Honor Watch 5 Ultra ist ein Teil von dem, was Honor hier groß präsentiert hat, schon jetzt auf der Mobile World Congress. Ja, so ein bisschen gucke ich voraus. Ich habe heute schon einige Sachen, die ganz frisch im reinkamen, in den News, noch mit reingenommen. Weil es sind, wie gesagt, ein paar interessante Sachen dabei. Sei es jetzt die komischen Laptops, ja, die noch höher geworden sind, aber das ist wieder was anderes, das ist nicht für den Uncast bestimmt, aber langsam sehen die schon aus wie so in einem Comic, ja, so Satire oder sowas, ja. Also der Monitor ist so hoch, ich weiß gar nicht, wie das Teil überhaupt noch am Tisch stehen kann. Ja. Das ist absurd, ja. Naja, okay. Die Honor Watch Ultra jedenfalls, die reiht sich in die große Reihe ein von Honor Smartwatches. Wer es noch nicht weiß, das gibt es schon lange. Ich habe hier auch gerade eine Honor Watch hier vor mir liegen, ja, die schon sehr alt ist. Und die haben mittlerweile richtig gute Geräte gemacht. Diese hat jetzt sogar so eine Krone, wo man auch tatsächlich drehen kann mit Funktion, ja. Okay. Soll aus Titanium sein, Titan und 1,5 Zoll OLED-Screen, 60 Hertz Refresh-Rate beim Bild. Tja, ECG-Funktion ebenfalls jetzt vorhanden. Das ist also die erste auch von Honor, die ECG hat. So langsam kommt es. Das ist ja das, was ich mir gewünscht habe, dass die richtigen Smartwatches oder die neuen Smartwatches bitte mit EKG-Funktion ausgeliefert werden, weil eben allein die Herzfrequenzerkennung sagt, Herzfrequenzzahl sagt überhaupt gar nichts aus, ja, nur für seltene Fälle. Wichtiger ist, dass tatsächlich eine richtige EKG-Funktion vorhanden ist, aus der lässt sich dann viel, viel mehr schließen. Ansonsten, was ist jetzt rauszuholen? Besonders vielleicht die 15 Tage Batterienutzungszeit, wobei ich mir da ziemlich sicher bin, dass da kein Android OS oder Watch OS drauf ist hier bei der, sondern wieder so ein normales proprietäres System. Da ist es eigentlich ganz normal, dass man 15 Tage rauskriegt. Nur bei dem Watch OS, da wäre es was Besonderes. Ja. Ich kann es immer nicht glauben, dass die Oppo Watch 3 tatsächlich Wear OS drauf haben soll. Ja. Habe ich eben WatchOS gesagt, Wear OS natürlich, und trotzdem so lange Standby-Zeit haben soll, also das wäre schon wirklich gut, da muss eine Riesenbatterie drin sein. Hier sind es jedenfalls 480 mAh Größe und naja, gut, wenn das für 15 Tage hält, ist es in Ordnung, mit allen Funktionen an, vielleicht 10 Tage, also alles, was über eine Woche ist, ist absolut super toll. einmal die Woche aufladen. Irgendwann, hat man da viel Zeit. Ja, am besten beim Duschen abziehen, dann ist die Uhr immer voll. Richtig gut. Tja, 40 Meter wasserdicht, ein bisschen komische Meterangaben, muss ich sagen. Normalerweise heißt es immer 50 Meter, ja, aber okay, 40 Meter, na denn. Dürfte trotzdem ausreichend sein für normales Schwimmen, mehr aber auch nicht. Ja, Vorsicht. Wer tauchen geht, der sollte diese Uhr nicht anziehen, sonst hat man da drin ein Bullauge. Ja, ansonsten, ja, okay, gut, Preise noch nicht vorhanden und das ist eigentlich wichtiger, von daher, okay, der Mobile World Congress übrigens, ja, bisher halten sich die Hersteller mit den Preisen extrem zurück, keine Ahnung, was da los ist, alle wollen anscheinend die Preise erhöhen und haben jetzt Angst, dass die Leute da zurückgeschreckt werden, mit gutem Grund, denn alles immer teurer machen, das geht halt eben nicht, ne? Dann kommt noch das Honor Pad V9, und das ist mal ein interessantes Ding. Sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Hat ein Aluminium-Design. Ein wunderbares 144 Hertz Display. In der Größe ist ja Wahnsinn. Und ein laut Android Sentinel irre gutes oder unglaublich gutes 8-Speaker-Setup. Ja. Nicht schlecht. Ein schneller Prozessor. Gute Multitasking-Funktion, das ist doch was. Die negative Sache ist, dass dieses Tablet keine Option bietet für eine SIM-Karte, also es geht nur über Wi-Fi und es hat keinen Fingerprint-Scanner drin und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil etliche Apps mittlerweile das voraussetzen. Ja? Ich weiß nicht, ob da eine echte Face-ID-Funktion drin ist oder wie das auch immer heißt dann, weil das dann eben auch ein paar Sensoren braucht, um eben festzustellen, dass es tatsächlich jemand ist, der davor sitzt und nicht nur ein Foto oder sowas. Ansonsten würden eben diese Sicherheitsfunktionen nicht freigeschaltet werden, wie beispielsweise Homebanking oder Ähnliches. Und das ist leider ein großes Problem. Nichtsdestotrotz sieht das Teil, wie gesagt, schon schön aus, hat einen 10.100 mAh Akku, und Moment mal, wie groß ist eigentlich das Display? 11,5 Zoll, Wahnsinn, ja, riesig groß, hat 2.800x1.840 Bildpunkte Auflösung, als Chip ist ein MediaTek Dimensity 8350 Elite drin. Ich bin eben wahrscheinlich gestockt wegen dem Elite. Ne? Dann Speicher 8 bzw. 12 GB RAM, 256 GB Storage, 8 Lautsprecher, IMAX Enhanced, DTS:X Ultra zertifiziert, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Typ C Anschluss natürlich, USB, 10.100 mAh Akku, eben schon gesagt, 35 Watt Wire Charging, schnell. Android 15 ist drauf, Magic OS 9 also. Noch keine Aussage, wie lange es Updates geben wird. Das ist natürlich jetzt gerade diese Woche über schlecht. Ne? Aber okay, Front-Facing-Kamera 8 Megapixel, Hauptkamera hinten 13 Megapixel, Aluminium-Chassis komplett. Mit sogenannter SGS 5 Star Unbending Certification. Okay, das heißt, man soll es nicht so leicht verbiegen können. 485 Gramm Gewicht und gibt es in Weiß und Grau. Schade, dass es nicht auch noch andere Farben gibt. Also wirklich Farben gibt. Dennoch sieht das Gerät toll aus. Und ich denke, mit diesen Leistungsdaten kann es sich auch sehen lassen. Der Dimensity 8350 Elite Chip ist ein großartiger Prozessor, das so zwischen Midrange und High-End Prozessor ungefähr angesiedelt ist. Schnell genug, allemal für ein Tablet, denke ich. 60 Frames pro Sekunde. Fortnite beispielsweise sagt schon alles aus dann. Und ich denke mal, das wird sehr, sehr interessant werden. wenn dieses Gerät rauskommt und einen guten Preis hat. Und da sind wir schon wieder. Es gibt keinen Preis. Und so schön, wie sich das Tablet anhört, so gut wie das Tablet ist, wenn Honor meint, die könnten damit einen Premium-Preis-Tag verlangen, dann haben die sich aber geschnitten. Das nicht. Das ist nur dann gut, wenn es auch einen super genialen, günstigen Preis hat. Ja? Weil man sieht es in den Daten, ja, die sind gut, aber die sind nicht Samsung-Tablet gut, okay? Das muss man so zu sagen. Interessante Updates für Chrome. Ja, ist zwar nur ein kleines Ding, aber ist auch schon mal aufgefallen, dass unten die Navigationsleiste, also wenn ihr auf Gestensteuerung habt, ist ja immer noch diese nervige Mini-Bar da unten drin. Ja. Und bisher war es bei Chrome so, dass es vollkommen blödsinnigerweise der Chrome-Browser nur bis zu dieser Mini-Bar ging, statt dass die, wie bei vernünftigen Apps, quasi transparent über der Seite drüber lag. Genau das soll jetzt passieren, sodass maximal das Screen ausgenutzt werden kann. Somit, dass ihr, wenn ihr nach oben scrollt, ne, verschwindet ihr komplett die URL-Bar und so weiter und alles. Und ihr habt quasi oben bis zur Notification-Bar, könnt ihr das alles nutzen. Und jetzt gibt es unten eben noch bei der Gestensteuerung das letzte kleine Stückchen ist ebenfalls noch nutzbar für den Browser. Und das finde ich sehr, sehr schön. Man kann nie genug Screenspace haben beim Surfen im Internet auf dem Smartphone. Das ist wirklich wichtig, finde ich. So, dann die Telekom hat jetzt auf dem Mobile World Congress auch tatsächlich das gezeigt, was es schon mal angekündigt hatte. Die meisten haben damals gesagt, ja, das ist nur so ein Konzeptphone, das wird niemals kommen. Ja, es ist viel zu viel Schwierigkeiten, die da entgegenstehen und so. Aber jetzt ist es tatsächlich passiert. Die Telekom präsentiert das KI-Phone ohne Apps. Ganz genau, einfach nur ein Smartphone mit KI, ja, und damit kann man dann alle Funktionen abrufen. Ist das gut oder schlecht? Das würde mich mal interessieren, was ihr davon hält. So, wenn man das im ersten Moment hört, so ohne Apps, ja, Moment mal, ne? Aber wenn man sich genau überlegt, warum eigentlich auch nicht? Ja. Es müssen bestimmte Funktionen nur integriert sein. Das andere kann man über Webfunktionen quasi machen, ja, die dann angesteuert werden von der KI. Natürlich ist ein gewisser Satz an Apps, schätze ich mal, im Hintergrund, ja, installiert und die dann eben auch von der KI aufgerufen werden, aber mehr muss da ja nicht sein. Und die Apps müssen auch nicht sichtbar sein. Das Telefon soll jedenfalls komplett sprachgesteuert sein. Was auch so interessant schon mal ist. Kann man das nutzen? Würdet ihr das nutzen? Für mich ist die Frage schlecht zu beantworten, weil ich die Apps so, benutze, nicht so intuitiv vielleicht, sondern mehr so nach, ich gucke, was muss ich machen und ich tippe manchmal schon auf die Stelle noch, bevor die App überhaupt die Stelle richtig geladen hat. Das ist kompliziert zu erklären, aber ich merke mir, wo ich hintippen muss, ja, automatisch. Und wenn ich dann eine Funktion aufrufe, App öffnet, zack, zack, zack, zack, zack, das kann ich einfach so machen. Ja. Was leider auch der Fall ist, deswegen brauche ich auch ein extrem schnelles Handy. Wenn das Handy zu langsam ist, dann wird mein ganzer Flow geht komplett kaputt. So kann ich nicht arbeiten, Leute, ja. Und deswegen, müssen die Apps immer flink da sein. Aber von daher ist die Vorstellung für mich ganz skurril, dass ich das jetzt ganz ohne Tippen und ohne Interaktion mit dem Display nutzen kann. Es ist nicht so, dass das kein Touchscreen nutzt oder sonst irgendwas, nur das wäre ja auch verrückt, ja, es wird alles doppelt so lang, dreifach, zehnfach so lang dauern. Aber um an bestimmte Sachen zu gehen, zum Beispiel, ich möchte jetzt einen Podcast hören, zack, und dann kommt eben die Magenta AI Podcast App oder Angebot, kommt dann halt auf das Smartphone-Display und dann kann man eben schön auswählen und so, ja. Sowas ist eben gedacht. Das ist interessant, denke ich mal. Momentan ist natürlich die Funktion, die gezeigt wurde, noch ein bisschen begrenzt. Der Assistent kann jetzt momentan Mails verfassen, Telefonanrufe starten, Musik abspielen, Kalendereinträge machen, Texte zusammenfassen und. Aber so wie dieses alte Apps-Konzept soll eben über den Haufen geschmissen werden und eben das Ganze per KI gesteuert werden stattdessen. Tja. Also ich kann mir es noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht muss ich das Gerät auch mal erstmal in der Hand haben und nutzen. Und ich habe aber so das Gefühl, dass ich dann sage, oh Gott, nein. Ja, das dauert mir alles viel zu lange und jetzt muss ich auch noch das alles, nee, das geht nicht. Ich will fertig. Leute, ich nutze Shortcuts auf meiner Computertastatur. Mit einem Emacs, weil ich da 10-mal schneller bin als mit irgendwelchen Texteditoren, wo ich mit der Maus rumfummeln muss. Ja. Katastrophe. Also, naja. Gut, weiter, und das finde ich sehr interessant, Honor arbeitet an einer Cross-Device-Technology. Das Thema ist diese Woche sehr in den Mittelpunkt gerückt, weil nicht nur Honor, sondern auch Motorola mit Smart Connect daran arbeitet, ein Cross-Device-Management einzuführen. Also das ist ein Thema, was momentan offenbar interessant wird. Und das finde ich auch absolut notwendig. Es hat viel zu lange gedauert, weil, wisst ihr, die Cross-Device-Sachen, es ist zwar alles schön, wenn man alles von einem Anbieter hat, aber das nervt dann doch, weil manchmal sind bestimmte Sachen von bestimmten Anbietern doch besser, ja, aber eben schlechter zu integrieren. Ein schlimmes Negativbeispiel ist zum Beispiel die Samsung Galaxy Watch. Dass man da die EKG-Funktion nicht auf jedem Android-Smartphone benutzen kann, ist reine Schikane, meiner Meinung nach. Und wir bleiben bei Samsung. Bei den Samsung-TV-Geräten, ja, kann man nur Samsung, also bei den alten, wie es bei den neuen ist, weiß ich nicht. Ich habe hier noch einen Samsung-Fernseher stehen. Der kann man nur ein Bluetooth-Gerät verknüpfen, wenn dieses Bluetooth-Gerät von Samsung ist. Das ist meiner Meinung nach absolut schäbig, sowas, ja. Aber manchmal ist es auch so, dass das schon nicht funktioniert. Nicht, weil es die Firmen nicht wollen, sondern weil einfach niemand daran gedacht hat, dass das die Leute vielleicht wollen. Ja? Also Cross-Device-Integration ist meiner Meinung nach ein wichtiges Thema, nachdem wir jetzt schon so weit gekommen sind überall, bei Android, auch bei iOS. Wir haben fast alles. Ja? Wir haben auch viele Geräte daheim schon. Oftmals Dutzende von Smart Home Devices und Geräte, die man verbinden könnte, sei es ein Bluetooth-Kopfhörer, die Bluetooth-Soundbar oder was weiß ich alles. Und trotzdem ist alles nicht so einfach miteinander zu verbinden. Und warum haben die Firmen das nicht schon vorher gemacht? Naja, gut, ich kann mir das schon vorstellen, warum. Jeder will natürlich sein eigenes Zeug verkaufen. Ne? Dann ist Cross-Device nicht ganz so wichtig, ja. Und manche verstehen auch unter Cross-Device, bei Motorola habe ich das so das Gefühl, ne, verstehen unter Cross-Device vielleicht auch andere Motorola-Geräte oder so, ne? Hoffentlich nicht. Hoffentlich täusche ich mich mit dem Eindruck. Aber wichtig ist, dass die verschiedenen Geräte zusammenarbeiten. Und Honor sieht es genauso. Die arbeiten sogar daran, dass man nicht nur mit Android-Geräten und Android-kompatiblen Devices sich verbinden kann, sondern auch mit iOS-Geräten. Ja, auch das ist wichtig, weil nicht in jeder Familie beispielsweise haben alle ein Android-Gerät, ja, oder alle ein iOS-Gerät, sondern irgendjemand schert da aus, ne, oder ja, so. Und das ist ja auch gut. Aber dann wird es schwierig, die Sachen miteinander zu verknüpfen. Ne? Da ist viel Arbeit notwendig. Auch Firmen wie Apple sind dann natürlich gefragt, weil ohne die funktioniert ein richtiges Cross-Device-Setup überhaupt nicht. FaceTime beispielsweise müsste auch auf Android funktionieren. Ne? Das ist eben mal so, ja, um eben den Leuten zu ermöglichen, sie nutzen das Gerät, was sie wollen, und können trotzdem mit anderen Geräten auch in Kontakt treten. Aber das ist schon wieder ein ganz großer Schritt. Zuerst mal muss man klein anfangen. Honor ist da auf dem richtigen Weg, wenn sie das sagt, sie wollen sich mit allen Geräten verbinden, wo es nur geht. Ein ähnlicher Ansatz hat ja auch von Anfang an schon Nothing Phone gehabt. Ja, das hat der Carl Pei da versprochen, aber bisher wurde da nicht viel geliefert, leider in dem Sinne, weil ja, es gehören halt immer zwei dazu. Die reine Absichtserklärung bringt noch nichts. Man muss auch die anderen Anbieter dazu bringen, das zu ermöglichen und nicht eventuell sogar versuchen, andere Geräte auszusperren. Das wird eben eine schwierige Sache. Und wenn eben ein Anbieter hingeht und sagt, na, unser Gerät läuft nur für iOS, dass dann eben hier was programmiert wird, dass das Gerät trotzdem unter Android mit Honor beispielsweise genutzt werden kann, das ist unter Umständen sogar nicht möglich, ja, wenn das der andere Hersteller nicht explizit genehmigt, zum Beispiel. Also ihr seht, es wird schwierig, aber ich bin froh, dass die Firmen jetzt anfangen, zumindest mal darüber nachzudenken und in diese Richtung gehen zu wollen, dass verschiedenste Geräte miteinander kommunizieren können. Ja. Denn ja, nicht alle sind so versessen, ne, auf ein System oder auf eine Richtung, auf eine Firma, wie viele leider tatsächlich den Anschein haben, ja, dass man sich immer festlegt auf eine Sache. Ich weiß nicht, also das ist ein Problem, aber es sollte eben auch möglich sein, dass ja, man mit anderen Sachen verschiedene andere Geräte bedienen kann. Langsam wird es hoffentlich in Zukunft noch stärker. So, und jetzt komme ich noch zu einem Thema. Jetzt bin ich schon wieder über eine Stunde. Eieiei, aber das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist eigentlich das wichtigste Thema überhaupt, ja, die Woche. Jetzt werden wahrscheinlich eure Smart Home Geräte zum zweiten Mal angehen, euer Assistenten. Sorry dafür, aber ich muss den Namen jetzt ein paar Mal aussprechen. Gomenasei. Aber das Alexa Plus AI Upgrade, das ist jetzt vorgestellt worden. Und das sind interessante Sachen publik geworden. The Verge hat ausgiebig davon berichtet und man hat alles Mögliche erwartet. Es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten. Zunächst mal, es wird ein neues Alexa Plus geben mit AI-Funktion, um jetzt anzustinken gegen die Konkurrenz von ChatGPT und Gemini und so weiter und so weiter. Da will man jetzt aufschließen. Erstaunlich, früher war ja mal Amazon da die Marktführer. Also wer es noch nicht weiß, den Amazon Echo gab es schon lange, bevor es den Google Assistant gab. Ja, und der hat funktioniert in den USA. Bei uns kamen sie dann ziemlich zeitgleich raus, weil eben Amazon gedacht hat, naja, in Europa wollen sie das eh nicht haben, ne? Aber ja, okay. Von daher, die hatten mal die Führung für viele Jahre inne. Und die haben sie schon lange verloren. Zwar sind die Geräte, die Amazon Echoes, immer noch so gut, dass ich sie den alten zumindest Google Assistants vorziehe. Ja, noch funktionieren sie etwas zuverlässiger, aber das hat sich schon leider negativ so weit angenähert, dass ich mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Fehler habe. Ja, und seit einigen Monaten neu hinzugekommen ist, dass ich oftmals mehrfach den Assistant ansprechen muss mit dem Buzzword, bevor er überhaupt reagiert, und das nervt sehr stark, weil ich wirklich alles bediene mit diesen Assistants, und deswegen merke ich das auch, dass es seit einigen ein, zwei Monaten besonders schlimm wird. Ja, da muss ich manchmal dreimal, manchmal sogar viermal sagen, bevor das Gerät überhaupt erstmal in den Aufmerksamkeitsmodus schaltet. Das finde ich überhaupt nicht okay. Und ich möchte von mir aus, dass das Teil permanent zuhört. Ja, sorry, ich habe da kein Problem damit. aber ich möchte, dass ich das schnell sagen kann. Und das war auch ein Grund, warum ich die Google-Systeme nicht mehr benutze. Die haben viel zu lange gedauert, die alten zumindest, Google Home Mini und der Original Google Home. Denn das dauert mir einfach viel zu lange. Okay, jetzt sind eben diese Änderungen im Kommen. Ob das dann schneller geht, das wage ich erst noch zu bezweifeln. Aber hier soll ja der Vorteil sein, dass man jetzt weitere und genauere Informationen holen kann. Also man kann die Systeme jetzt mehr fragen. Wenn die Grundfunktionen funktionieren, zum Beispiel meine Lichter zu steuern, ja, so wie es bisher funktioniert hat, ist wunderbar. Wenn ich dann als Zusatzfunktion noch sowas bekomme, ist okay. So, jetzt war ja im Gespräch, also nur mal ganz kurz, das bedeutet, dass man mit dem Gerät, ähnlich wie bei ChatGPT und Google Gemini, jetzt tatsächlich hier eine richtige Konversation führen kann und eigentlich alles an Infos fragen kann. Ob die dann stimmen, ist auch wie bei den anderen Dingern natürlich fraglich, aber man kann auf jeden Fall gut interagieren damit. Das finde ich auch wichtig, weil die Kommunikation mit den momentanen Echo-Geräten wirkt wirklich schon antiquiert. Und wenn man dann wirklich mal eine Frage hat, kommt auch oft dann so, tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ja. Das heißt, weil er kann diese Frage einfach nicht beantworten. Und hier würde sowas dann zur Vergangenheit gehören, denn es gibt für alles eine Antwort bei ChatGPT und Co. Ja. So, der Preis war ein Problem. Alexa Plus heißt das System und das soll dann 19,99 € pro Monat kosten. Und da schön für Amazon Prime Members ist das im Preis mit drin. Also jeder sollte dann statt Alexa Plus abzuschließen, lieber Amazon Prime abschließen. Das kostet nämlich zumindest in den USA 14,99 € pro Monat oder 139 € pro Jahr. Und das hat dann dieses System schon drin. Also wer unbedingt mehr zahlen will, ja, der kann Alexa Plus nehmen. Aber ich würde dann einfach Amazon Prime nehmen. Da ist das mit drin, kriegt er billiger und wuh, super. Und habt noch viele andere Sachen mit dabei, auch wenn ihr die nicht wollt. Super Sache also. Das heißt, für mich wäre das kostenlos. So, dann kommen wir zu einem negativen Punkt. Ihr braucht ein neueres Alexa-Gerät und da sieht es hier schlecht aus. Ich habe ein Echo Show 5, ich habe ein Echo Dot dritte Generation, ich habe ein Echo Dot erste in der zweite Generation und ich habe ein Echo Input, der wird schon gar nicht mehr unterstützt, für nichts mehr irgendwie. Und ja, diese Geräte, die sind eben hier verteilt in der Wohnung und keines davon wird Alexa Plus nutzen können. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Das heißt also, ich müsste den Echo Show ersetzen und ich müsste die anderen Echo-Geräte alle ersetzen, damit ich dieses nutzen kann. Oder zumindest eins, wo ich dann eben das Alexa Plus-System nutzen kann, die andere dann eben noch so weiter benutzen ohne Alexa Plus. Das heißt, eine Anschaffung von einem neuen Echo-Gerät wäre erforderlich und da bin ich dann erstmal noch skeptisch, ob ich das machen werde. Aber jetzt kommt's. Möglicherweise gibt es einen Grund, warum ich noch stärker ins Alexa-Universum abdrifte, denn es gibt bald eine Alexa-Website. Da wird man vieles machen können über eine Website sozusagen. Ja, Und das, finde ich, war sehr, sehr, sagen wir mal, notwendig, ja, dass man eine schöne, umfassendere Konfigurationsseite und Nutzseite hat im Internet, wo man auch so Funktionen aufrufen kann und nicht nur über die Echos. Also das könnte dazu führen, dass ich das universellen Benutzer. Also ist das mal so, wenn ich die Alexa AI-Funktionen nutzen kann auf meinem Linux-Computer und in meinem Browser, dann hält mich nichts mehr. Dann gehe ich all in bei Alexa. All in, ja. Das ist wirklich super cool. Ansonsten, ja, wenn es dann wieder auf die Echos soweit beschränkt ist, stelle ich noch ein Fragezeichen natürlich davor. Tja, das ist nervig. Aber es gibt noch ein anderes Problem. All das, was jetzt hier angekündigt wurde, ja, wurde nicht erwähnt, wo das alles und wann das alles kommt. Also ich meine, wann schon, aber nicht wo, wann. Ja? Denn im Prinzip habe ich auf keinem der Artikel gelesen, ob das Teil zum Beispiel auch nach Europa kommt oder wann es nach zu Europa kommt. Ja? Und wenn ich mir jetzt, ich guck mal gerade auf die Amazon.de-Webseite, wenn ich mir da jetzt angucke, ne, ist nichts, aber auch wirklich gar nichts davon erwähnt, ja, dass es da was geben soll in der Beziehung. Das ist ein schlechtes Zeichen, muss ich sagen. Und heißt, die Frage ist, ob wir in absehbarer Zeit Alexa Plus überhaupt bekommen können. Ne? Ich kann zwar auf die Alexa-Website da gehen, also speziell jetzt dafür, das ist aber dann Amazon.com, ja, und da kann man höchstens dann sich für Early Access eintragen lassen. Ja. Ich werde es dann auch machen. Aber ehrlich gesagt, ich habe wenig Hoffnung, dass das dann auch hier in Europa gleich verfügbar ist. Ja, das halte ich für nicht logisch. Nun denn, wenn man sehen, auch hier muss man wohl ein bisschen geduldig sein, wie immer, wenn man in Europa wohnt. Ne? Ja, kommt ja halt alles von irgendwoher, nur nicht von Europa. Das ist schon schade irgendwie. Da werde ich ein bisschen melancholisch, wenn ich das als denke. Das könnten wir sein, ne? Das könnte Europa sein, die solche Dienste zuerst rausbringt, aber naja. So ist es nun mal. Kann man nichts machen. Gut, dann, was haben wir denn noch? Ich habe sogar noch was hier, glaube ich, auf dem Schirm. Genau. Das werde ich nächste Woche hier bringen. Genau, dann wissen wir auch noch mehr davon. Verrate ich noch nicht, was es ist. So, genau. Eine Sache war noch, da muss ich noch drüber sprechen. Und zwar wurde die Frage gestellt bei Android Central. Interessant, ja, die möchte ich hier auch aufgreifen. Habe ich auch schon öfters mal gemacht. Warum werden Smartphones eigentlich nicht wirklich besser? Also, es ist natürlich so, die Smartphones werden schon besser. Aber die Grundessenz von der Frage war eigentlich, warum sind alle irgendwie das Gleiche im Moment? Und das ist ja das, was ich auch schon kritisiert habe. Also die sehen teilweise alle gleich aus, ja. Teilweise deswegen, weil es gibt natürlich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Folding Phones jetzt. Trotzdem kann ich die nicht als normales Smartphone sehen. Und die normalen Smartphones, das sind alles rechteckige Kisten, die ziemlich alle identisch aussehen, ja, und einfach sich minimal designmäßig unterscheiden, funktionsmäßig fast gar nicht unterscheiden, alle die gleiche Software drauf, ja, ob das jetzt One UI ist oder Vanilla Android oder Pixel Android, das spielt so keine Rolle, das meine ich nicht, sondern die haben einfach alle die gleichen Grundfunktionen und da ist man schon froh, wenn der Hersteller irgendwas Besonderes mit diesen Geräten macht, sei es noch so absurd, da stützt man sich dann drauf, ne, damit man ja das Gefühl hat, was Neues, was Besonderes zu bekommen. Im Prinzip ist das wirklich traurig und ich habe es auch schon gesagt und auch Jerry Hillbrand sagt es wieder, ja, warum gibt es nicht mal ein bisschen mehr außergewöhnliche Geräte? Ein Gerät muss nicht rechteckig sein. Die Tatsache, dass die Phones rechteckig sind, weil die halt alle rechteckig sind, aber die könnten auch eine ganz andere Form haben. Das wäre für viele Sachen vielleicht besser. Ja, auch diese senkrechte Form finde ich eigentlich, also diese längliche Form ist eigentlich für mich unlogisch. Stellt euch mal vor, wir haben alle daheim die Monitore, TV-Geräte, alles ist 16 zu 9 Breitformat und dann haben wir ein Smartphone, das längs ist. was zum Henker. Ja? Deswegen, ich finde, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, das eine oder andere hat dann schon einen Vor- oder Nachteil, klar, aber trotzdem könnte man das auch, sagen wir mal, nutzen. Guckt mal zum Beispiel, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt euer Smartphone in Landscape-Modus nutzen. Könnt ihr vergessen. Da ist allein die Tastatur schon so groß, dass ihr nichts mehr auf dem Bildschirm seht. Das sind alles solche Dinge, die eben mit berücksichtigt werden müssten bei neuen Designs. Und ich finde es schade, dass die Firmen sich eben nicht trauen. Aber Jerry Hildenbrand hat es ganz gut erklärt, warum das so ist. Die Firmen wollen verkaufen, möglichst viele. Und die Firmen sind alle feige. Ja, die wollen nicht was Neues machen, wo vielleicht ein Durchbruch erzielt, sondern die wollen das machen, was die meisten Leute kaufen. Dann sind die Chancen größer, dass sie auch tatsächlich davon was verkaufen. Ich halte das zwar als für einen teilweisen Trugschluss, denn wenn man nur das macht, was andere machen, gibt es keinen Grund, warum man das Gerät, das man produziert hat, warum die Leute das kaufen sollten. Das ist doch einfach nur das, was alle anderen auch machen. Okay, es gibt also kein besonderes Herausstellungsmerkmal. Das konnte man interessant sehen, wie Carl Pei beispielsweise beim Nothing Phone das probiert hat. Er hat zum Beispiel herausgestellt, dieses Klüv. Ja? Und die Presse hat sich da drauf gestürzt, die Leute haben sich drauf gestürzt. Ach Gottchen, ne? Ja, toll, jetzt sind da hinten ein paar Leuchtdioden drauf, die eben zum Beispiel anzeigen können, wer anruft mit diesem Klüv-System. Und das ist schon Grund genug, eben so ein riesiges... so ein riesiger Hype daraus zu machen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute warten geradezu flehend auf neue Sachen und stürzen sich auf alles, was dann ein bisschen anders ist. Ich meine, das ist schon mal nicht schlecht mit diesem Klüv-System, ganz gut. Müsste halt nur der Rest auch noch stimmen. Aber ansonsten finde ich das schon mal eine gute Idee. Aber das kann noch weitergehen. Ja? Das kann noch weitergehen. Also ich finde, man... Die Hersteller sollten sich mal Mut nehmen und was anderes bringen, ja, was wirklich anderes bringen, was total ausgerastet ist, was ultimativ ist. So wie es wie eben früher oftmals auch Sachen sich überhaupt erstmal aufgekommen sind für die absoluten Freaks und Nerds, ja. Und wo die Leute noch dann draußen drüber lachen und sagen, haha, guckt euch mal das an, was ist denn das? Ja. Leute, das, so verrückte Sachen, so setzen die sich durch. Ja? Ich erzähle immer wieder gerne die Story, die habe ich auch schon, glaube ich, schon mal erzählt hier. Als die als die normalen Handys aufkamen, ja, so richtige Handys, ne? Nicht die portablen Dinger, die Kasten, wo man damit rumgeschleppt hat, ja, sondern richtige Handys. Ja, und dann habe ich bin ich angerufen worden in der Fußgängerzone und habe telefoniert. Da haben mich die Leute angeguckt, hab von erstaunten Blicken bis zu mitleidsvollen Blicken geerntet und auch Sprüche gehört wie, guck mal, der denkt, er ist James Bond. Ja. So, fast forward, 10 Jahre später, die Stadt, alle hatten so ein Ding am Ohr. Ja. Nochmal 10 Jahre später, war man schon nah an den Smartphones dran. Ja, wo jeder ein Smartphone hatte. Und heutzutage, ich weiß nicht, ach ja genau, bevor die Smartphones kamen, hat ja ein E-Plus sich was getraut. Das war zum Beispiel was, ja. Und hat ein Gerät auf den Markt gebracht, was ein japanisches Internetsystem sozusagen hatte, das iMode. Ja. Und da habe ich oft gehört, so von wegen, ja, ich brauche kein Internet auf dem Handy, das habe ich daheim. Ja, toll. Und jetzt haben die meisten Leute das Internet im Handy und nicht mehr daheim. Okay? So ist es eben. Und die Firmen müssen sich eben was trauen. Wenn sie sich nicht trauen, was Neues zu machen, kann auch nie etwas Neues aus einer Marktlücke vielleicht heraus entstehen. Ja, das ist eben das Risiko. Klar, es ist Risiko. Die Chance, dass man mit einem dreieckigen oder mit einem runden Smartphone auf die Fresse fällt, wird ziemlich hoch sein. Ziemlich hoch, ja, mache ich mir keine Illusion. Aber es könnte auch der Hammer werden, wenn es richtig gemacht ist, es richtig vermarktet ist oder wenn es irgendwie anders designt wird. Ja. Das wäre doch eine gute Sache. Egal. Jedenfalls, das Thema bleibt aktuell, bleibt bestehen, und ich hoffe, dass irgendwann mal sich die Firmen da zusammenreißen. Ja, jetzt ist leider wieder, stürzen sich auf diese Folding-Phones, die könnten ja auch was werden, wenn sie das Glasproblem mal in den Griff bekommen würden, ja, und vielleicht auch mal eben auch andere Faltmöglichkeiten berücksichtigen könnten, ja. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber im Prinzip könnte man da auch mehr machen daraus, wenn man das einfach anders machen würde. Ich glaube, ich müsste mal in den Smartphone-Design-Bereich gehen. Dann wäre sicher, dass jede Design-Eingabe von mir abgelehnt werden würde. Das heißt, es wäre dann originell. Gut, dann kommen wir jetzt noch zur App der Woche. Habt ihr Probleme beim Aufstehen? Werdet ihr nicht richtig wach? Ist eure Alarmuhr zu schwach? Oder drückt ihr einfach drauf, damit der Alarm ausgeht und verpennt dann trotzdem? Tja, das kann euch nicht mehr passieren mit QR-Alarm. Also ich meine, ich bräuchte ja nicht, ne? Aber da komme ich vielleicht noch dazu. Wenn ihr jedenfalls solche Probleme habt, dann werdet ihr gezwungen, zum Beispiel einen QR-Code abzuscannen. Ja, ihr könnt einen eigenen QR-Code festlegen oder einstellen, dass ihr einfach jeden QR-Code abscannen könnt. Aber ihr müsst dann einen QR-Code finden. Und wenn ihr clever seid, macht ihr das nicht in Bettnähe. Das heißt, ihr müsst raus, um diesen verdammten Wecker abzustellen, bevor ihr wahnsinnig werdet. Dann seid ihr wach. Ja, ich weiß, das Handy ist in Gefahr, aber offenbar brauchen das manche Leute doch, damit man eben sicher sein kann, nicht zu verpennen. Die Idee finde ich eigentlich ziemlich genial. Ja, die App an sich lässt eigentlich kaum Wünsche offen. Man kann den Alarm einstellen, dass er quasi einmal kommt oder dass er täglich kommt, Wochenend und so weiter oder nur werktäglich. Man kann verschiedene Wecker einrichten, also so viel man möchte. Man kann man hat eine gewisse Auswahl an Klingeltönen, ja, also Wecktönen, muss man sozusagen, die man dann eben einstellen kann. Das sind ein paar interessante dabei. Also ich meine, wer jetzt wirklich Schwierigkeiten hat, sollte eigentlich von der Standardeinstellung nicht Gebrauch machen. Das wäre diese hier, Gentle Guitar. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt das hören könnt, weil die ist sehr leise. Also wenn, dann denke ich, bräuchten solche Leute doch lieber das hier. Ja, also dann wäre man vielleicht wach, ne? Man denkt, ein LKW kommt angerollt. Aber ja, ich bräuchte eigentlich einen QR-Code eher zum Einschlafen, ne? Also zum Wachwerden. Ich bin eigentlich fast immer vor dem Wecker wach. Ja, ich bin halt sehr leicht zu programmieren. Ja. Schlecht ist dann, wenn man mal ein bisschen länger schlafen möchte, ne? Super Bowl steht an, man will ein bisschen länger schlafen. Tja, das ist nix, ne? Wupp. 6:30 wach, egal wie, ne? Zack. Schlimm. Nun denn, jedenfalls, hier kann man sicherstellen, dass man wirklich wach sein muss mit so einem QR-Code. Wie gesagt, die Idee finde ich genial. Viel effektiver als alles mögliche. Ich habe schon Apps gesehen, da muss man dann rechnen. Sorry, aber das wäre mir dann auch wirklich zu extrem. Ja, da muss man auch wach sein, aber bis ich morgens anfangen kann zu rechnen, ja, wenn ich schon Schwierigkeiten hätte mit dem Aufstehen, dann, ja, würde ich wahnsinnig werden, wenn in der Zeit das Ding nicht aufhören würde zu piepsen, ja. Da wäre das Handy gleich kaputt. Hier, wie gesagt, ist zwar auch das Handy in Gefahr, aber trotzdem, man kann aufstehen, kann an den QR-Code gehen, abscannen und fertig. Ja, das ist schon mal was. Ja, so kann man das machen. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte es ohne QR-Code nutzen, aber dann ist der Sinn der App eigentlich weg, weil es heißt ja auch QR-Alarm. Das ist die Besonderheit an diesem Alarm. An dieser Alarm-App. Ja, QR-Code, Alarmclock findet ihr im Play Store. Es gibt eine kostenlose Version mit Werbung. Es gibt eine Bezahlversion für 4,99. Aber Leute, wenn ihr F-Droid nutzt, f-droid.org, könnt ihr die Vollversion ohne Werbung für lau bekommen, denn das ist dort eine Open-Source-App und die ist dort verfügbar. Es ist offenbar der gleiche Anbieter, die jedenfalls sind die Bilder und so weiter identisch, die da gezeigt werden. Sweek heißt es im heißt der Anbieter im Play Store, QR Alarm, QR Code Alarm Clock. Kostenlos beziehungsweise für 4,99 im Play Store oder kostenlos auf f-droid.org oder in die App F-Droid Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Themen für euch dabei. Es hat Spaß gemacht. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen. Auf YouTube könnt ihr ebenfalls Kommentare hinterlassen. Bitte subscribe und like die Folge wegen Algorithmus. Ja, danke. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.